Die dicke Bertha der EZB. Nach dem Gipfel vom 9. Dezember 2011 äußerte der französische Präsident Sarkozy gegenüber den Medien, der Gipfel zeige, dass ein neues Europa geboren werde, mit einem Lager, das mehr Solidarität und Regulierung zwischen seinen Ländern wolle, und dem anderen, das nur der Logik des gemeinsamen Marktes folge. Mit dem letzteren Lager war Großbritannien gemeint. Übersetzt man Solidarität mit Eurobonds und Regulierung mit einer Einschränkung des Wettbewerbs, dann zeigt diese Einteilung Sarkozys aber auch die Gefahr, dass die traditionelle deutsche Position durch das Rettungsgeschäft bis zur Unkenntlichkeit zermahlen wird. Holger Stelzner befürchtet, dass die Umdeutung des EU-Vertrages auf dem Weg zwischenstaatlicher Verträge auch bewirken kann, dass der Wettbewerb zwischen Staaten als Motor für Wachstum und Wohlstand in der Gemeinschaft ausgeschaltet wird. Der Blick auf die gemeinsame Währung droht sich zu verschieben. Im ökonomischen Denken, das vom Wettbewerb und vom gemeinsamen Markt herkam, konnte die gemeinsame Währung unter gewissen Bedingungen eine sinnvolle Ergänzung sein. Nicht mehr, nicht weniger. Unter der Hand droht aber daraus ein Ziel aus eigenem Recht zu werden, dessen Erreichung und Sicherung offenbar beliebige Opfer wert ist. Dabei verschwimmen leicht die Beziehungen zwischen Zielen und Mitteln. Und zudem gerät das Verhältnis von Aufwand und Ertrag aus dem Blick. Wie bereits erwähnt, hatte Mario Draghi bei seiner Amtsübernahme als EZB-Präsident zunächst die Chefvolkswirte der Banken und die angelsächsischen Medien irritiert, indem er monetäre Staatsverschuldung grundsätzlich als vertragswidrig und mit dem Mandat der EZB nicht übereinstimmend ausschloss. Die Ankäufe von Staatsanleihen wurden nur vorsichtig fortgesetzt. Umso mehr erfreute und überraschte die EZB dann im Dezember 2011 und Februar 2012 die Märkte mit zwei großen langfristigen Refinanzierungsgeschäften, die den Banken für 3 Jahre Liquidität in unbegrenzter Höhe zu einem Zinssatz von 1% zur Verfügung stellten. Wobei zudem noch die Anforderungen an die einzureichenden Sicherheiten abgesenkt wurden. Diese Möglichkeiten wurden mit über 1 Billion Euro, vor allem von Banken in den Südländern des Euroraums, in Anspruch genommen. In Abwandlung des Wortspiels mit der Bazooka nannte Draghi diese massive Flutung der Märkte die dicke Bertha und spielte damit auf das größte in Deutschland jemals gebaute Geschütz an. Damit zeigte er Humor und deutete auch sein Wissen darum an, dass diese Art von Geldpolitik in Deutschland auf besonders viel Widerspruch stoßen könnte. Darin täuschte er sich nicht. Bundesbankpräsident Weidmann schrieb ihm einen warnenden Brief, in dem er Vorbehalte gegen die Lockerungen bei der Sicherheitenpolitik äußerte, vor Reputationsrisiken warnte und eine Rückkehr zur Standardgeldpolitik mit einheitlich geltenden Qualitätsstandards für Sicherheiten in der gesamten Eurozone forderte. Zudem äußerte er Bedenken gegen die wachsenden Targetsalden und beging damit einen Tabubruch. Es war wohl kein Zufall, dass dieser Brief sofort seinen Weg in die Redaktionsstuben der FAZ fand. Und kein Zufall war es wohl auch, dass Angela Merkel zeitgleich auf dem Europäischen Rat demonstrativ Mario Draghi und die expansive Geldpolitik der EZB lobte. Der Spiegel bemerkt dazu süffisant: Das ist das Schöne an Draghis Geld. Es deckt die Probleme zu, nicht nur die der Banker, sondern auch der Politiker. Die Interessengegensätze lagen damit klar auf der Hand. Mittelfristige Inflationssorgen sind für die Bundesregierung kein großes Kümmernis, wohl aber begrüßt sie jede Entlastung, die eine riskante Geldpolitik leisten kann, um die Schwierigkeiten der Defizitländer im Euroraum zu überbrücken. Mittlerweile ist die EZB mit ihrer Geldpolitik über 3 Kanäle tief in das Rettungsthema verstrickt. Da ist zum einen der Einstieg in ein massives Quantitative Easing durch den Ankauf von Staatsanleihen der Problemländer. Jedes Insolvenzregime mit Umschuldung für eines dieser Länder würde für die EZB Milliardenverluste bedeuten. Die EZB ist damit die äußerst gefährliche Wette eingegangen, dass die Staatshaushalte jedes einzelnen dieser Länder auch ohne Insolvenz saniert werden können. Die Mechanik des Target-Systems hat dazu geführt, dass die Zahlungsbilanzdefizite der Südländer de facto weitgehend durch die Zentralbank vorfinanziert werden. In einem Regime nationaler Währungen kam die Finanzierung von Zahlungsbilanzdefiziten stets dann an eine Grenze, wenn die Devisenvorräte der Notenbank erschöpft waren und ausländische Partner sich weigerten, nationale Währung zur Zahlung anzunehmen. Diese natürlichen Grenzen gibt es nicht mehr. Daher der unbegrenzte Marsch in immer höhere Targetsalden. Draghi selber sieht das Problem und meint, es gebe durchaus Grund, die Ungleichgewichte zu beobachten, da es in einer Währungsunion mit einem gut funktionierenden Interbankenmarkt erst gar nicht zu Target-Forderungen in einem solchen Ausmaß kommen würde.